Vielen Dank, Sonja. Ja, danke auch, Tobi. Das jetzt. Geht das so? Ja. Ja, genau. Also am Punkt, wo die Psychoanalyse abdankt, Doppelpunkt Freuds Rätsel der Massenbildung. Ich möchte, bevor ich anfange, etwas zu dem Titel sagen. Der ist so zustande gekommen, dass wir im Organisationsstress, ich mir ganz schnell, weil wir das die Werbung fertig machen, mussten einen Titel überlegen sollte. Und ich habe dann irgendwie bei Adorno gesucht, ob ich irgendein Zitat finde, weil mir selbst keins eingefallen ist. Und dann habe ich das gefunden und vergessen, mir zu markieren und habe es dann nicht wiedergefunden. Und habe auch vergessen, in welchem Zusammenhang das stand und was das überhaupt heißen soll. Und dann habe ich das wiedergefunden und dann habe ich gemerkt, dass ich es auch noch falsch abgeschrieben hatte. Also es heißt eigentlich am Punkt, wo die Psychologie abdankt. Aber ich habe gedacht, muss ich da jetzt irgendwas draus machen und habe gedacht, ich richte mich etwas nach Marx. Das Extrablatt, eine sehr gute Zeitschrift aus Bremen, hatte eine Aufkleberserie, wo sie ein Zitat von Marx hatte, was ich jetzt mir dann zum Vorbild genommen habe. Das heißt, es ist möglich, dass ich mich blamiere. Indes ist dann immer mit einiger Dialektik zu helfen. Ich habe natürlich meine Aufstellungen so gehalten, dass ich im umgekehrten Falle auch recht habe. Ja, also wie gesagt, im Zitat von Adorno heißt es eigentlich Psychologie, wo die Psychologie abdankt, und das ist in diesem Zusammenhang, als ich es dann wiedergefunden hatte, jetzt kann ich sagen, nicht die wissenschaftliche Disziplin, die er in diesem Zusammenhang meint, sondern die Psyche des Subjekts als konflikthafte Spannung von Unbewusstem und Bewusstem. Es geht in diesem Text von Adorno, der heißt Die Freudsche Theorie und die Struktur der faschistischen Propaganda, um eine Reflexion der Brauchbarkeit der Freudschen Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse für eine Analyse der psychischen Dynamik zwischen faschistischen Gruppen und Agitatoren. Und in meinem Vortrag wird es jetzt auch um diese Freudsche Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse gehen. Und ich werde ausführen, inwiefern in der Masse in der Tat die Psychologie abdankt. Das heißt, wie mit Freud zu denken ist, dass die Massen eine regressive Form der Lösung von unbewussten Konflikten leistet. In dieser spezifischen Form der Konfliktlösung in der Masse findet quasi eine Umkehrung der psychoanalytischen Maxime, wo es war, soll ich werden, statt. In der Masse geht es vielmehr darum, wo ich war, wird es. In der Massenpsychologie und Ich-Analyse entwickelt Freud keine psychoanalytische Theorie der Masse, sondern betreibt eine Kritik an der zeitgenössischen Massenpsychologie. Im Zentrum steht dabei der massenpsychologische Begriff der Suggestion. Dabei stimmt er in der Beschreibung der Masse mit den Protagonisten der Massenpsychologie durchaus überein. Nämlich, Zitat Freud, dass ein Einzelner innerhalb der Masse durch den Einfluss derselben eine oft tiefgreifende Veränderung seiner seelischen Tätigkeit erfährt. Seine Affektivität wird außerordentlich gesteigert, seine intellektuelle Leistung merklich eingeschränkt. Unser Interesse geht nun dahin, für diese seelische Wandlung der Einzelnen in der Masse die psychologische Erklärung zu finden. Was uns sonst als Erklärung von den Autoren, also der Massenpsychologie, was uns sonst als Erklärung von den Autoren über Soziologie und Massenpsychologie geboten wird, ist immer das Nämliche, wenn auch unter wechselndem Namen, das Zauberwort der Suggestion. In der Massenpsychologie wird die Suggestionskraft des Führers als ursächliche Erklärung für die Beeinflussbarkeit und Gefolgschaft der Massenmitglieder herangezogen. Was aber die Suggestion ist, warum und wie sie funktioniert, darüber kann die Massenpsychologie keine Auskunft geben. Der Begriff wird gesetzt. Während für die Massenpsychologie die Massenbildung ursächlich stiftet, gilt für Freud die Suggestion selbst als zu erklärendes Phänomen. Er fragt, Zitat Adorno, im Geiste echter Aufklärung, was die Massen zu Massen macht. Gerade in der Suggestion besteht für Freud das Rätsel der Masse. Zitat Freud, ich werde den Versuch machen, zur Aufklärung der Massenpsychologie den Begriff der Libido zu verwenden. Wir werden also mit der Voraussetzung beginnen, dass Liebesbeziehungen das Wesen der Massenseele ausmachen. Erinnern wir uns daran, dass von solchen bei den Autoren nicht die Rede ist. Was ihnen entsprechen würde, ist hinter dem Schirm der spanischen Wand der Suggestion verborgen. Ich möchte heute den Fokus darauf richten, dass Freuds Schrift eine merkwürdige Konstellation von aufklärerischem und mythologischem Denken enthält. Die Analyse der Massenbildung als Versuch, die Glorifizierung des Führers auf die Wiederkehr eines unbewussten infantilen Wunsches zurückzuführen, verbindet sich mit seinem Mythos des Urvaters und der Bruderhorde. Der Urvater stellt in der freudschen Psychoanalyse einen wissenschaftlichen Mythos dar, in dem der Ursprung der menschlichen Kultur in der Ermordung eines Stammesoberhauptes durch die männlichen Stammesmitglieder, die Bruderhorde, verortet wird. Damit befindet man sich auf der Ebene der Phylogenese, der Gattungsgeschichte des Menschen, die in der Massenpsychologie in eine spezifische Konstellation mit der Ontogenese, der Geschichte des einzelnen Subjekts, tritt. Freuds Geschichte des Urvaters ist empirisch nicht begründbar und schon zu Freuds Zeiten von Ethnologen widerlegt worden. Freud selbst wusste das, trotzdem glaubte er an seine Konstruktion, hielt an ihr fest. Zitat Freud: Es ist dies zwar nur eine Hypothese wie so viele andere, mit denen die Prähistoriker das Dunkel der Urzeit aufzuhellen versuchen. Eine Just-So-Story nannte sie witzig ein nicht unliebenswürdiger englischer Kritiker. Aber ich meine, es ist ehrenvoll für solche Hypothesen, wenn sie sich geeignet zeigt, Zusammenhang und Verständnis auf immer neuen Gebieten zu schaffen. Im Weiteren möchte ich diesen wissenschaftlichen Mythos ernst nehmen und darüber nachdenken, inwiefern er vielleicht gerade als irrationales Konstrukt, als Spleen Freuds, in seiner Struktur womöglich als kritisches Moment der Psychoanalyse zu verstehen ist. Ausgangspunkt ist der Gedanke Adornos, dass sich in der Freudschen Theorie, Zitat, etwas sehr Merkwürdiges zeigt. Die Psychoanalyse folgt als therapeutische Disziplin dem Impetus, das Ich durch das reflexive Zurückgehen auf das Unbewusste von diesem zu emanzipieren. Je tiefer man aber durch Abgraben an das Unbewusste gelangt, desto mehr zeige sich, so Adorno, dass dieses Unbewusste, undifferenziert, geschichtslos und zwischen den einzelnen Individuen eigentlich gar nicht so recht verschieden sei. Freud ist schließlich dazu gekommen, jenes Unbewusste gehöre, je mehr wir von seiner Oberfläche abbauen, desto weniger unserem individuellen Dasein an, sondern sei vielmehr phylogenetischen als ontogenetischen Wesens. Während Jung daraus die Theorie eines kollektiven Unbewussten ableite, erhalte sich bei Freud gerade in der Theorie der phylogenetischen Erbschaft, Zitat Adorno, das dialektische Verhältnis zwischen dem Individuationsprinzip und jener psychischen Allgemeinheit. Das Verhältnis von Ontogenese und Phylogenese in der Massenpsychologie und Ich-Analyse werde ich anhand von zwei Vaterfiguren entwickeln, dem ödipalen Vater und dem Urvater. Im ersten Teil geht es um den ödipalen Vater, im zweiten Teil um den Urvater und im dritten Teil wird es darum gehen, inwiefern in der Massenbildung mit der Psychologie auch die Psychoanalyse abdankt und wie das mit dem Verhältnis von Ontogenese und Phylogenese in der Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse zusammenhängt. Das Erleben in der Masse wird von Freud analogisiert mit dem präödipalen infantilen Seelenleben, also dem Stand vor dem Auftauchen des Vaters in der ödipalen Phase. In der Masse verschiebt sich beim Massenmitglied die narzisstische Besetzung des Ichs auf das Kollektiv. Treten, Zitat Freud, in der Masse Einschränkungen der narzisstischen Eigenliebe auf, so ermöglicht die Masse gerade auf Grundlage der neuartigen libidinösen Bindungen, die das Subjekt in ihr eingeht, eine Reinszenierung präödipaler Allmachtsfantasien. Die Masse, Zitat Freud, hat das Gefühl der Allmacht. Für das Individuum in der Masse verschwindet der Begriff des Unmöglichen. Gibt sich das Subjekt auf oder erhöht es sich? Beides zugleich. Zu Beginn des Seelenlebens bestimmt der primäre Narzissmus das Erleben der inneren und äußeren Realität als halluzinatorische Wunscherfüllung. In dieser Welt steht die Wahrnehmung der Differenz von innen und außen unter der Ägide des Lustprinzips. Alles Gute wird verschlungen, alles Schlechte ausgespuckt. Das Außen bedeutet das Schlechte, das Gute das Innen. Dieses Erleben erlaubt nur die Konkretion. Mangel, Versagung, Schmerz werden unmittelbar als Anwesenheit eines bösen Objektes erlebt, was ausgespien werden kann. Einverleibt wird sich die Wahrnehmung von Versorgung, Schutz und Wohlbefinden. Zitat Löchel: Die Beziehung zum Objekt hat hier die Gestalt der projektiven Identifizierung. In ihr gibt es kein Konzept der Abwesenheit. Wenn die Verbindung mit dem guten Objekt nicht da ist, wird ein Angriff durch das böse Objekt erlebt. Es ist nicht möglich, sich nach der abwesenden Mutter zu sehnen. Erlebt wird die anwesende Katastrophe. In dieser primär-narzisstischen Erlebenswelt können innere Triebregungen und äußere Einflüsse noch nicht voneinander differenziert werden, ihre Herkunft nicht lokalisiert werden. Lust und Unlust ist die einzige Differenz, die der Säugling kennt. Demnach erfährt er auch die ersten äußeren Objekte, wie zum Beispiel die Mutter, insofern sie ihm Lust bereiten, als ungetrennt vom eigenen Körper, während Unlust verursachende Sensationen in der Fantasie als äußere Eindringlinge wahrgenommen werden. Alles Gute ist ein Teil des primär-narzisstischen Ichs, alles Schlechte kommt von außen. Verliert nun die Herrschaft des Lustprinzips mit der Einführung des Realitätsprinzips seine unmittelbare Gewalt über die Wahrnehmung, kann das Eigene und das Nicht-Eigene differenziert werden. Und zwar unabhängig davon, ob es als gut oder schlecht empfunden wird. Zwei Prinzipien werden damit im Subjekt verankert: das Prinzip der Abwesenheit und das Prinzip der Zeitlichkeit. Indem die unmittelbare Kopplung von außen gleich böse und innen gleich gut aufgegeben wird, besteht auch die Möglichkeit, dass die Abwesenheit eines guten Objektes erkannt und nicht als Anwesenheit eines bösen Objektes verkannt wird. Wenn das gute Objekt weg ist, war es vorher da und kann in Zukunft wiederkommen. Damit können sowohl die Objekte als auch das eigene Ich als ambivalent erlebt werden. Auch ein gutes Objekt vermag nun abwesend, ohne als böses, unlustverursachendes anwesend zu sein. Mangel bedeutet nicht zwangsläufig die Vernichtung des eigenen Ichs. Die Realität, an der die eigene Wahrnehmung der Differenz von Innen und Außen, Subjekt und Objekt zu messen, das Kind verpflichtet wird, wirkt als Kerbe, die sich in das Ich selbst schlägt. Angeregt, Zitat Freud, von dem durch die Stimme vermittelten kritischen Einfluss der Eltern, wird dem Ich im Spiegel der elterlichen Objekte seine eigene Macht aufgekündigt und gleichzeitig verspricht die elterliche Gestalt als Ideal die eigene glorreiche Zukunft, wenn ich erst einmal groß bin. Damit verbunden ist schließlich auch die ödipale Katastrophe. Der Vater als Konkurrent des Kindes tritt als Dritter im Bunde zwischen die Mutter und das Kind. Nachträglich werden jetzt die im Subjekt bereits verankerten Prinzipien von Abwesenheit und Zeitlichkeit mit Bedeutung von Generationen- und Geschlechterdifferenz verknüpft und zueinander ins Verhältnis gesetzt. Das Prinzip der Abwesenheit verbindet sich mit einer eindeutigen Geschlechtszuweisung, es gibt Menschen mit und ohne Phallus, und der mit Bedeutung von Generationendifferenz, ich bin klein, du bist groß. Der kleine Knabe realisiert, dass sich das sexuelle Begehren der Mutter nicht auf ihn oder nicht nur auf ihn, sondern auch auf den Vater und seinen Phallus richtet und das Begehren des Vaters wiederum auf die Mutter. Der Ausgang des ödipalen Konfliktes setzt den Vater als Sieger ein. Der Sieger hat den Phallus, den die Mutter begehrt. Der Sohn soll sich zwar heterosexuell identifizieren, zugleich aber auch die generative Differenz zwischen Vater und Sohn akzeptieren. Der Vater verkörpert die Potenz, die der Sohn nicht hat, zumindest noch nicht. Stellt der Vater während des ödipalen Konfliktes eine äußere Instanz dar, der dem Jungen als Dieb des mütterlichen Begehrens erscheint, besteht der Ausgang des ödipalen Konfliktes bekanntlich in der Verinnerlichung der väterlichen Position. Der Sohn identifiziert sich mit dem Vater und verinnerlicht ihn als Instanz in Form des Über-Ichs. Damit errichtet sich das von den Eltern wirksam gemachte Inzestverbot mit Ausgang des ödipalen Konfliktes im Inneren des Kindes. Die Folge der Verdrängung ist Triebverzicht und zugleich unbewusstes Weiterwirken des inzestuösen Begehrens. Das Über-Ich weist das Ich zur Verdrängung an. Du darfst nicht wie der Vater sein. Diesem Verbot steht zugleich ein Gebot zur Seite. Du sollst wie der Vater sein. Die Verinnerlichung des Verbotes führt zur Verdrängung des infantilen Wunsches, mit der Mutter zu verschmelzen. Dieser Wunsch erhält sich als Verdrängter im Unbewussten und der Vater nimmt phantasmatisch die Stelle desjenigen ein, dem als einziger die Erfüllung dieses Wunsches gestattet ist. Die Gestalt des Vaters als innere Instanz hat also einen doppelten Charakter. Derjenige, der das Verbot ausspricht, ist der, für den das Verbot nicht gilt. Diese Kippfigur findet sich in den Funktionen von Über-Ich und Ich-Ideal. Insofern der Vater als Verkörperung des Ideals fungiert, treibt der Wunsch, eine Identität von Ich und Ich-Ideal herzustellen, das Subjekt an. Dieser unbewusste Wunsch wirkt als libidinöser Motor des Subjekts. In einer phantasmatischen Verschmelzung möchte der Platz eingenommen werden, der vom Vater besetzt ist. Dieser Platz ist aber mit der Einsetzung des ödipalen Gesetzes verbotenes Terrain. Zitat Freud: Der Mensch hat sich unfähig erwiesen, auf die einmal genossene Befriedigung zu verzichten. Er sucht sie in der neuen Form des Ich-Ideals wiederzugewinnen. Was er als ein Ideal vor sich hin projiziert, ist der Ersatz für den verlorenen Narzissmus seiner Kindheit, in der er sein eigenes Ideal war. Als Ich-Ideal prozessiert die eigene verlorene Allmacht vor dem Ich und erhält dem Subjekt die Möglichkeit, ein narzisstisch besetztes Bild des eigenen Ichs aufrechtzuerhalten und so die ödipale Kränkung »Ich bin nicht das Ein und Alles meiner Mutter« aus der Welt zu schaffen. Das Nein des Vaters zwingt aber dazu, diesen Wunsch nicht direkt, sondern über Umwege, über andere Objekte als die Mutter zu erfüllen. Die Psychoanalyse Freuds nimmt demnach im Gegensatz zur Massenpsychologie keine polare Entgegensetzung zwischen dem individuellen Seelenleben und dem Seelenleben in der Masse vor, sondern bestimmt das Weiterwirken des verdrängten primärnarzisstischen Wunsches als Motor der Massenbildung. In der Masse vollzieht sich eine Regression, in der das Subjekt die mit dem Ende des ödipalen Konfliktes errichteten inneren Konfliktes zwischen Es, Ich und Ich-Ideal, zwischen Triebregung und Triebverzicht. Da fehlt ein Verb, irgendwie, dass der Konflikt dann weg ist. In der Massenbildung wird dem Subjekt ein spezifischer Weg angeboten, mit diesem Konflikt, also dem zwischen Es, Ich und Ich-Ideal, umzugehen. Das kollektive Objekt, der Führer, wird an die Stelle des Ich-Ideals gesetzt, während die Massenmitglieder sich untereinander in ihrem Ich identifizieren. Der Führer wird zum narzisstischen Objekt aller Massenmitglieder, die sich in ihrem Ich auf Grundlage dieser Gemeinsamkeit miteinander identifizieren. Der Unterschied zwischen Ich-Idealersetzung und Identifizierung an dieser Stelle ist entscheidend. Die Ich-Idealersetzung ist Resultat einer Idealisierung. Und die Idealisierung ist auch ein Moment der Verliebtheit. In der Ich-Idealersetzung wird zu Ungunsten des Ichs die libidinöse Besetzung vom eigenen Ich abgezogen und auf das Objekt als Ersatz des eigenen Ich-Ideals verschoben. Die Identifizierung hingegen, das, was die Massenmitglieder untereinander bindet, ist ein entgegengesetzter Vorgang. Das Objekt der Identifizierung erhält sich nicht als eigenständiges, ersetzt nichts, sondern im Gegenteil, das Objekt wird dem Ich einverleibt. Das Objekt richtet sich im Ich auf und das Ich nimmt nach dem Vorbild des Objekts dessen Eigenschaften in sich auf. Die freudsche Formulierung des Zusammenspiels von Idealisierung des Führers und Identifizierung der Massenmitglieder untereinander benennt den Punkt präzise, in dem sich die Massenmitglieder untereinander identifizieren. Ein jeder nimmt von einem jeden die Idealisierung des Führers in sich auf. Die Angleichung der Massenmitglieder untereinander ist damit als Resultat der Identifizierung als Gleiche untergleichen gemeinsam dem Führer Unterworfene zu sein charakterisiert. Das bedeutet, die im Identifizierungsakt enthaltene Möglichkeit der Bereicherung kehrt sich in der Masse in ihr Gegenteil. Der Identifizierungsprozess führt nicht zur Hereinnahme ich-fremder Anteile, sondern führt faktisch zur Entleerung des eigenen Ichs. Man identifiziert sich insofern mit anderen in der Masse, als dass sie nichts mehr sind als man selbst, bloße Masse. In der Masse tritt qua Ersetzung des Ich-Ideals durch ein äußeres Objekt eine Aufhebung der inneren Spannung zwischen Ich-Ideal und Ich ein. Die primärnarzisstische Wunscherfüllung erfüllt sich in der Masse auf direktem Wege. Die Regulierung der Triebe besorgt nicht länger der innere Konflikt, sondern die Anpassung an das extrojizierte Ideal. Der erste Vater der Massenpsychologie und Ich-Analyse ist vertrieben. Anstelle seiner verinnerlichten Autorität in Form des Ich-Ideals tritt ein äußeres Objekt, das kollektive Ich-Ideal, der Führer. Das formuliert Freud in der Formel: Eine Masse ist eine Anzahl von Individuen, die ein und dasselbe Objekt an die Stelle ihres Ich-Ideals gesetzt und sich infolgedessen in ihrem Ich miteinander identifiziert haben. Jetzt kommt der zweite Teil. Aber, schreibt Freud, wir werden uns nur kurze Zeit der Illusion erfreuen, durch diese Formel das Rätsel der Masse gelöst zu haben. Die Urhorde soll uns auch das noch Unverstandene, Geheimnisvolle an der Massenbildung näherbringen. Ich komme nun zur zweiten Vaterfigur. Die Erklärung, dass das durch die Identifizierung mit dem eigenen Vater gebildete Ideal auf ein äußeres Objekt, das kollektive Ich-Ideal, verschoben wird, reicht Freud zur Erklärung der Massenbildung nicht aus. Dem Ersten, dem Vater der eigenen Kindheit, tritt der Vater der menschlichen Vorzeit, der Urvater, bei der Lösung des Rätsels der Suggestion zur Seite. Um den unheimlichen Charakter des Glaubens an das kollektive Ideal und den masochistischen Charakter der Unterwerfung der Massenmitglieder zu erklären, greift Freud auf folgenden Mythos zurück. In der Vorgeschichte menschlicher Kultur, so heißt es, herrschte ein grausamer Tyrann über die Urhorde. Ihm war als einziger sexueller Verkehr mit den Weibchen des Clans gestattet, er war als einziger zu intellektueller Leistung fähig, Zitat Freud, er liebte niemanden außer sich selbst und die anderen nur, insofern sie seinen Bedürfnissen dienten. Sein Ich gab nichts Überschüssiges an die Objekte ab. Ein absolut grausamer, wollüstiger, alles genießen, okkupierender Wüstling, ein obszöner Jouisseur. Der Urvater ist das Bild des absoluten Narzissten, dessen Genießen keine Grenze hat. Er, so behauptet Freud, Zitat, er ist das Massenideal, das anstelle des Ich-Ideals das Ich beherrscht. In Totem und Tabu geht die Geschichte von Urvater und Urhorde weiter und steht als Erklärung des Ursprungs menschlicher Kultur in Analogie zur ontogenetischen Subjektkonstitution. Die Brüder der Urhorde schließen sich zusammen und töten den Urvater, um anstelle von ihm in den Genuss der Frauen der Urhorde zu kommen. Nach dem Mord verzehren die Brüder den Urvater gemeinsam, doch die Reue bringt sie dazu, den Platz des Vaters nicht umstandslos einzunehmen, sondern im Gegenteil auf ihre Beute, die Frauen, zu verzichten und außerhalb des Clans ihr Glück zu versuchen und fortan auf Mord und Totschlag zu verzichten. Die Verinnerlichung in Form des Verzehrs des toten Urvaters führt infolgedessen zum kulturstiftenden Gesellschaftsvertrag. Der Beginn der menschlichen Kultur gründet nach Freud im Verbrechen, das verdrängt wird. Im Inneren richtet sich der Urvater auf, mahnt zum Triebverzicht. Der Gang der Menschheitsgeschichte ist nach Freud eine Geschichte der väterlichen Wiederkehr und, das ist wichtig, seiner Umwandlung. Es ist ja nicht tatsächlich der gemordete Urvater, der aufersteht und wiederkommt. Er kommt wieder in umgewandelter Gestalt, als Gott, Totem oder eben als Führer. Als Verdrängter kehrt der Urvater wieder. Fortan, individuell wie kollektiv, wird der Trieb in kulturelle Bahnen gelenkt. Dichten, denken, malen, arbeiten und so weiter. Zitat Freud, wir entschließen uns endlich zur Annahme, dass die psychischen Niederschläge jener Urzeit Erbgut geworden waren, in jeder neuen Generation nur der Erweckung, nicht der Erwerbung bedürftig. Verkörpern Masse und Führer in entstellter Form den Urvater und Urhorde, so will Freud an ihrer gegenwärtigen Gestalt das archaische Erbe erkennen. Zitat. Die menschlichen Massen zeigen uns das vertraute Bild des überstarken Einzelnen inmitten einer Schar von gleichen Genossen, das auch unserer Vorstellung von der Urhorde enthalten ist. Das auch in unserer Vorstellung von der Urhorde enthalten ist. Die Psychologie dieser Masse, wie wir sie aus den oft erwähnten Beschreibungen kennen, nämlich der Schwund der bewussten Einzelpersönlichkeit, die Orientierung von Gedanken und Gefühlen nach gleichen Richtungen, die Vorherrschaft der Affektivität und des unbewusst Seelischen, die Tendenz zur unverzüglichen Ausführung auftauchender Absichten, dies alles entspricht einem Zustand von Regression zu einer primären Seelentätigkeit, wie man sie gerade der Urhorde zuschreiben möchte. Die Masse erscheint uns wie ein Wiederaufleben der Urhorde. Der unheimliche, zwanghafte Charakter der Massenbildung, der sich in ihren Suggestionserscheinungen zeigt, kann also wohl mit Recht auf ihre Abkunft von der Urhorde zurückgeführt werden. Der Urvater ist das Massenideal, das anstelle des Ich-Ideals das Ich beherrscht. Jetzt komme ich zum dritten Teil. Hier werde ich versuchen, eine Möglichkeit des Nachdenkens über den Gehalt der phylogenetischen Konstruktion in der Massenpsychologie und Ich-Analyse anzudeuten. Es geht mir nicht darum, den darin enthaltenen Lamarckismus zu retten, noch zu behaupten, es habe in der Tat einen Urvater gegeben. Ich werde es aber auch nicht leisten können, den Urvater umzudeuten, obgleich ich denke, das wäre ein notwendiges Anliegen, gerade hinsichtlich der in der Konstruktion angelegten Ursprungslogik. So weist Adorno darauf hin, dass im Nationalsozialismus nicht einfach archaisches, ursprüngliches in die bürgerliche Gesellschaft hereinbrach, sondern dass der Wiederkehr des Vergangenen vom gegenwärtigen Gestalt verliehen wird. Zitat Adorno: Der Faschismus ist als Rebellion gegen die Zivilisation nicht einfach eine Wiederholung des Archaischen, sondern dessen Wiedererzeugung in der Zivilisation durch die Zivilisation. Es geht im Weiteren um nicht mehr als um die Überlegung, warum der Urvater-Mythos trotz seines ideologischen Gehaltes nicht einfach weggelassen werden sollte bei dem Unterfangen, die Massenpsychologie und Ich-Analyse für eine Kritik an anti-emanzipatorischen Massenbewegungen fruchtbar zu machen. Das ersetzt nicht, sondern begründet gerade die Notwendigkeit einer Kritik seiner ideologischen Implikationen. Es handelt sich hierbei um einen ersten Versuch und ich bitte darum, ihn mit Vorsicht zu nehmen. Wenn man sich die Beschreibung des Urvaters anschaut, fällt zunächst auf, dass es sich um eine ähnliche Charakterisierung handelt wie das des Seelenlebens des Säuglings. Der Urvater ist absoluter Narzisst, er gibt, wie Freud schreibt, nichts Überschüssiges an seine Objekte ab. Das heißt, alle libidinöse Triebregung ist auf sein eigenes Ich gerichtet, er liebt andere nur, insofern sie seine Bedürfnisse befriedigen. Ebenso wie Freuds Majesty the Baby. Und in der Tat betont Freud, Zitat: Die Individualpsychologie muss vielmehr ebenso alt sein wie die Massenpsychologie. Denn von Anfang an gab es zweierlei Psychologien. Die der Massenindividuen und die des Vaters, Oberhauptes, Führers. Auf den ersten Blick scheint es, als projiziere Freud den Zustand zu Beginn des Seelenlebens auf die mythische Figur des Urvaters zurück. Der Mord der Brüderhorde wäre dann eine Rückprojektion des phantasmatischen Mordes am Vater im ödipalen Konflikt. Das Auffressen des Urvaters und das darauf folgende Tötungstabu würden die Verinnerlichung des Vaters als Über-Ich als Ausgang des ödipalen Konfliktes darstellen. Der phylogenetische Mythos würde in dieser Interpretation als Metapher für die Ontogenese verstanden werden. Das, was Freud im Außen verortet, die reale Tat des Mordes, würde in dieser Interpretation ins Innere verlagert, der Tötungswunsch des Kindes gegenüber dem väterlichen Konkurrenten, der ja innen stattfindet. Die Vergangenheit, Urzeit der Menschheit, würde in die Gegenwart umgelegt und der Kollektive als individueller Prozess erscheinen. Damit hätte man das Problem gelöst, dass es sich hier bloß um einen Mythos handelt, jenseits aller empirischer Triftigkeit und sich der biologistischen Begründung seines Weiterwirkens entledigt. Der Urvater-Mythos wäre wirklich eine Just-So-Story anstelle einer anderen. Es stellt sich aber die Frage: Was verliert man dabei unterwegs? Vielleicht in Clausens Worten: Pech, der vermeintliche Ballast war die Ladung. Was wäre die Konsequenz daraus, die Massenpsychologie ohne den Urvater zu lesen? Es hieße, die Massenbildung auf eine individuelle, infantile, regressive Wunscherfüllung zu reduzieren. Die infantile, regressive Wunscherfüllung der phantasmatischen Auflösung der Spannung zwischen Es, Ich und Ich-Ideal hat ohne Zweifel statt, und damit auch die Aufhebung der Differenz von Innen und Außen, Subjekt und Objekt, Fantasie und Realität. Ein unbewusster Wunsch entledigt sich seiner Abwehr durch das Ich. Das Massenmitglied wäre dann ein pathologischer Fall. Als einen solchen diagnostiziert Wilting, Autorin der Bahamas, den islamischen Mann. Zitat: Gestillt wird er bis zu seinem 3. bis 8. Lebensjahr. Zudem ist er der Augapfel der Mutter. Er wird von ihr beständig geschaukelt, gewiegt, gehätschelt und verwöhnt. Die Mutter fordert zwar auch von ihm, dann aufs Töpfchen zu gehen, wenn sie es wünscht, doch er, der der Mutter alles ist, ist nicht darauf angewiesen, sich ihre Zuneigung zu ertauschen. Er lernt vielmehr die Befriedigung kennen, die es ihm verschafft, den Kot aufzustauen und erst dann herzugeben, wenn die Lust am größten ist. Angesichts solch einer Kindheit muss man einfach neidisch werden. Wer könnte glücklicher sein als Kinder, die sich als Augapfel der Mutter fühlen, gehätschelt und verwöhnt werden, noch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten müssen, nicht unter Androhung von Liebesentzug, sondern mit Geduld die Lust am selbstständigen Kacken erproben dürfen. In diesem Beispiel geht die Analyse von der individuellen, vermeintlich pathologischen Entwicklungsgeschichte aus und macht die ausbleibende Verzichtserfahrung und die mit ihr verbundene mangelnde Aufrichtung des Über-Ichs zum ontogenetischen, entwicklungspsychologischen Ursprung autoritärer Charaktere. Aber, zumindest mit Freud, führt die individuelle, infantile Lust am eigenen Größenwahn nicht zwangsläufig in den von antisemitischen Kollektiven. Zitat Freud: Auch stößt die Diagnose der Gemeinschaftsneurosen auf eine besondere Schwierigkeit. Bei der Einzelneurose dient uns als nächster Anhalt der Kontrast, indem sich der Kranke von seiner als normal angenommenen Umgebung abhebt. Ein solcher Hintergrund entfällt bei einer gleichzeitig affizierten Masse, er müsste woanders hergeholt werden. So ist zum Beispiel die Religion für Freud keine Neurose, im Gegenteil, sie ersetzt die individuelle Neurose. Die umstandslose Übertragung von individualpsychologischen Kategorien auf kollektive Prozesse führt geradewegs in die Völkerpsychologie. Werden Kategorien der Individualpsychologie kollektiven Phänomenen übergestülpt, verschwindet der Gegenstand der Psychoanalyse, das Subjekt. An seine Stelle tritt die Diagnose des Klischees. Gegen die Regression vom normativen Entwicklungsniveau des ödipalen Charakters ist dann nur der Genitalcharakter zu veranschlagen, mit stahlhartem Realitätsprinzip und einem Unbewussten, das sich zu ducken weiß vor den Ansprüchen der Realität. Doch, wie im zweiten Teil ausgeführt, ist nicht das Verschwinden des verinnerlichten ödipalen Vaters das Spezifische der Masse, sondern dass gleichzeitig durch die Ersetzung durch ein äußeres Objekt als kollektives Ich-Ideal die phantasmatische Konstellation von Bruderhorde und Urvater im Inneren des Massenmitglieds auftaucht. Das Fortwirken der willkürlichen, irrationalen, urväterlichen Gewalt infolge der Verinnerlichung durch das Subjekt begründet er nicht darin, dass jedes Subjekt sie selbst aufs Neue erfährt. Die Ontogenese ersetzt nicht die Phylogenese. Freuds Vorstellung vom Weiterwirken des phylogenetisch Verdrängten und dessen Wiederbelebung und gleichzeitige Entstellung in gesellschaftlichen Phänomenen setzt den kollektiven Mythos an die Stelle eines psychischen Allgemeinen. Dieses ist das der einzelnen Psyche, der Lebensgeschichte der Subjekte vorausgesetzte Resultat der kollektiven Geschichte. Zitat Türke: Jedes Individuum durchläuft zwar in gewisser Hinsicht die Gattungsgeschichte noch einmal im Zeitraffer. Insofern enthält die Individualgeschichte viele erhellende Fingerzeige auf die Gattungsgeschichte. Aber es bleibt ein gravierender Unterschied, wie zwischen einem Hausbau und dem Einzug in ein fertiges Haus. Sobald der Aufbau des seelischen Apparates von der einfachen Wahrnehmung bis zum komplexen Bewusstsein vollzogen ist, muss das Kleinkind sich in diesem Apparat nur noch einrichten. Das ist mühsam genug, aber ungleich komfortabler, als ihn aufzuschichten. Insofern herrscht zwischen Phylogenese und Ontogenese eine Ungleichzeitigkeit. Die Phylogenese ist nicht einfach die spiegelbildliche Verdopplung der Ontogenese. Die kollektive Geschichte ist der des Einzelnen vorausgesetzt. Zitat Clausen: Das Bewusstsein der Subjekte wird von differierenden Zeiterfahrungen bestimmt. Die Uhren geschichtlicher und psychischer Zeit laufen nicht gleich. Als der Subjektwerdung des Einzelnen vorausgesetzte ist die Phylogenese zwar vorrangig, aber von der subjektiven Erfahrung nicht gänzlich ausgeschlossen. Die kollektive Geschichte ist wie alles qua Verdrängung unbewusst gewordene nicht völlig der Erfahrung des Einzelnen entzogen. Sie kehrt wieder in entstellter Form. Die Verinnerlichung des äußeren Zwangs setzt die Kulturwerdung als Prozess der Herrschaft über die äußere wie innere Natur in Gang. Die Geschichte der Religion dechiffriert Freud als geschichtliche Notwendigkeit. Sie entsteht aus dem Versuch, die Schrecken der äußeren Natur zu bannen, aber der Schrecken geht in symbolischer Form in die Gestalt der Religion mit ein. Die Rache des Gottes ist fürchterlich. Der Preis für die mit dem Urvater beginnende Subjektwerdung war die Verinnerlichung der grausamen Gewalt des Urvaters, die fortan im Inneren statt von außen nur zum Triebverzicht zwingt. Zitat Adorno-Horkheimer: Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war. Und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Die Anstrengung, das Ich zusammenzuhalten, haftet dem Ich auf allen Stufen an und steht zwar die Lockung, es zu verlieren, mit der blinden Entschlossenheit zu seiner Erhaltung gepaart. Die historische Wahrheit des Urvaters übermittelt sich nicht. Zitat Freud: Eine Tradition, die nur auf Mitteilung gegründet wäre, könnte nicht den Zwangscharakter erzeugen. Sie würde angehört, beurteilt, eventuell abgewiesen werden, wie jede andere Nachricht von außen. Sie muss erst das Schicksal der Verdrängung durchgemacht haben, ehe sie bei ihrer Wiederkehr so mächtige Wirkung entfalten, die Massen in ihren Bann zwingen kann. Und diese Überlegung fällt schwer ins Gewicht, um uns glauben zu machen, dass die Dinge wirklich so vorgefallen sind, wie wir zu schildern bemüht waren, oder wenigstens so ähnlich. Zitat Ende. Verdankt sich das Weiterwirken nicht der mündlichen Übermittlung, so verortet sie sich außerhalb des Bereichs des Kognitiven, der Sprache, der Interaktion und macht sich doch bemerkbar, als innerer Konflikt, als inneres Leid. Adorno bestimmt das Leiden als, wie Christine Kirchhoff es formuliert hat, Index dafür, dass die Gesellschaft eine vorausgesetzte Struktur ist. Gesellschaft wird unmittelbar da fühlbar, wo es weh tut. Dass der Einzelne als Moment der Gesellschaft doch nicht ganz in ihr aufgeht, erweist sich im Leiden. Feststellbar wird die Nicht-Identität zwischen Subjekt und verselbstständigtem Allgemeinen nur in der subjektiven Erfahrung. Zitat Adorno: Gleichwohl bedürfen die subjektiven Reaktionsweisen ihrerseits unablässig der Korrektur am Objekt. Sie vollzieht sich in der Selbstreflexion, dem Ferment geistiger Erfahrung. Die Möglichkeit der bewussten Reflexion entfällt durch die Entleerung des einzelnen Ichs in der Masse. Die Verdrängung unbewusster Triebregung wird, wie Freud schreibt, abgeworfen und damit die Bahn frei für hemmungslose Projektion, die Erfahrung von Ich-Fremdem abschneidet. Zitat Adorno: Was der Einzelne jeweils tun soll, braucht er sich nicht mehr in der schmerzhaften Dialektik von Gewissen, Selbsterhaltung und Trieben abzuringen. Für den Menschen wird durch die Hierarchie der Verbände bis hinauf zur nationalen Verwaltung entschieden, in der Privatsphäre durch das Schema der Massenkultur, das noch die letzten inwendigen Regungen in Beschlag nimmt. Das Spezifische des Erlebens in der Masse besteht in der phantasmatischen Aufhebung der Differenz von innen und außen, in der anstelle des verinnerlichten ödipalen Vaters in Gestalt des Führers der Urvater wiederkehrt. Die Auslagerung des individuellen Ich-Ideals bedeutet die Umkehrung eines durch die psychische Struktur vermittelten, verinnerlichten väterlichen Autorität in ein scheinbar unmittelbares, direktes Autoritätsverhältnis zwischen Massenmitglied und Führer. Die Konstellation von persönlichem Vater und Urvater enthält in der Massenpsychologie eine strukturelle Markierung einer Abwehr des Widerspruchs von Individuum und Gesellschaft im Subjekt selbst in Form eines innerpsychischen Verschwindens der Ungleichzeitigkeit von individueller und gesellschaftlicher Entwicklung. Nicht aus der individuellen Regression kann die Bildung von Massen hergeleitet werden. Dann wäre die Aufrichtung eines externen Ich-Ideals nicht mehr als eine Ersatzbildung, in der die Befreiung vom inneren Konflikt zwischen Ich-Es und Über-Ich bzw. Ich-Ideal eine individuelle Psychose einleiten würde. Wichtig ist aber nicht einfach das Verschwinden der Spannung, sondern die Ersetzung des Ich-Ideals durch ein äußeres Objekt, dem die Autorität zugesprochen wird, die eigenen Triebkräfte gleichsam zu kanalisieren. Nicht einfach Triebbefreiung, sondern Trieblenkung von außen. Zitat Adorno: Das Bild des Führers befriedigt den doppelten Wunsch der Geführten, sich der Autorität zu unterwerfen und zugleich selbst die Autorität zu sein. Was man naiv als die natürliche Irrationalität der Masse ansieht, wird durch rational berechnete Techniken hervorgebracht. Die Suggestion, die Freud genetisch erklärt, ist für die Aktualisierung dieses Potenzials unentbehrlich. Das aber heißt, dass der Faschismus eigentlich kein psychologisches Problem ist. Wenn Massen von der faschistischen Propaganda ergriffen werden, so ist dies kein spontan ursprünglicher Ausdruck von Trieben und Instinkten, sondern eine quasi wissenschaftliche Wiederbelebung ihrer Psychologie, die künstliche Regression, die Freud beschrieb. Die Befreiung der inneren Konflikthaftigkeit und Übergabe jeglicher bewusster Entscheidungskraft an ein äußeres Objekt bedeutet das Ende des Subjekts. Und damit hat die Psychoanalyse als Wissenschaft von der Heteronomie des Unbewussten ihren Gegenstand verloren, obgleich die Masse vom Unbewussten gelenkt wird. die Entleerung des Ichs qua Angleichung an andere durch die Ersetzung des Ich-Ideals durch eine äußere Instanz bezeichnen das von Adorno und Horkheimer prognostizierte Verschwinden des Individuums. Daher hat, Zitat Freud, den Punkt erreicht, an dem die Psychologie abdankt. Dieser Punkt konnte in der Theorie aber nur erreicht werden, indem die Massenbildung nicht aus der individuellen Regression allein bestimmt wird, sondern die Regression in Verbindung gesetzt wird mit der Überschreitung der Grenze, die die Vergesellschaftung im Subjekt hat. Diese ist mit dem Urvater markiert, in der im Subjekt wirksamen Ungleichzeitigkeit von Phylogenese und Ontogenese. In der Masse fallen diese beiden phantasmatisch zusammen. Angesichts des Erstarkens nationalistischer und antisemitischer Kollektive gilt es gerade aufgrund des damit verbundenen Verschwinden des seiner selbstbewussten Ichs, die Psychoanalyse als Mittel der Erkenntnis der Irrationalität ernst zu nehmen. Gerade wenn die Ursache für diese nicht aus dem Subjekt selbst zu entwickeln ist, sondern aus der Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Für diese ist die Psychoanalyse nicht zuständig. Aber gerade die Reflexion auf die Grenzen der Psychoanalyse ermöglicht es, wie Adorno formuliert, im Ernst den subjektiven Bedingungen der objektiven Irrationalität auf den Grund zu gehen.